täglich in Teamwäsche bevorzugen wir Einweghandtücher. Wir bevorzugen funktionelle Kleidung mit architektonischen Anspruch, daher flügige Schrauben, kubische Gesten, expressionistische Handhabung. Funktionelle Kleidung. Ich bin so weit, weit weg. Eine totale Negierung. Sozialer Hierarchie. Daher bevorzuge ich. Wir setzen auf funktionelle Kleidung. Oh, noch mir lieb, dieses Mikrofon ein Loch in die Hosentasche schlug. Totale Negierung. Noch mir lieb, dass das Megafon den Ziel wir nutzen unsere technische Ausstattung nur im Rahmen einer natürlich vorhandenen Kreativität. Als Portalregierung technologischer Selbstwährung. Direkte Umsetzung. Keine Geständnisse für technologische Selbstzwecke, sondern totale Unterwerfung technischer Gegebenheiten für natürlich vorhandene Kreativität. Daher benutzen wir funktionelle Kleidung. Funktionelle Kleidung. Funktionelle Rhythmen. Funktionelle Rhythmen. Einflüsse von außerhalb der Stratosphäre können ebenso genutzt werden wie ethnologische Forschungen. Immer nach manuell verkehrt, wein. Unsere intellektuellen Auffassungsmöglichkeiten steht nichts im Wege, außer vielleicht der Mangel an Zeit, der aus unserer funktionellen Tätigkeit im Rahmen der Eine totale Negierung.